In meiner Kasse so viel Bass, dass sich die Nachbarn beschweren. Baby kann twerken und Spagat, aber hat Schach nie gelernt. Dafür die Air Max schneeweiß und ihre Knöchel so braun. Ich nehm vom Ecstasy die Hälfte und dann fress ich sie auf. Ey BBL, ich bin Fan, finde auch Tattoos ganz geil. Schicke sie unter die Dusche und bleib im Bett, ich bin high. Hab neue Felgen bestellt, damit der Sommer auch bockt. Digga, je größer der Kofferraum, desto doller die Box. Das ist geiler Scheiß, okay?